Wir sind natürlich erst einmal bereit, alle Fragen, die natürlich mit diesem Thema sehr zusammenhängen, zu beantworten, die die Akademien betreffen, die den Fortgang der Arbeit der Akademien, deren Räumen wir uns jetzt befinden, betrifft. Dieses Thema hat zu tun mit den Angriffen, die Frage, die ja steht, wer von uns darf überhaupt hier sitzen oder wer darf überhaupt Künstler sein, der hier gelebt hat. Die Frage, die ja zum Teil gestellt wird, ob das so sein kann. Die Frage, ob diese Leute, diese Künstler ein Miteinander finden, ob sie miteinander reden können und reden wollen. Und mir fällt besonders auf die Gereiztheit, die zwangsläufig bei diesem Thema entsteht. Die Gereiztheit, die ich auch bei mir selber feststellen kann, weil man nicht geneigt ist, gewisse Dinge jeden Tag so zu ertragen, Zeitungsmeldungen, Abrechnungen auszuhalten. Und der Versuch von uns sollte sein, diese Gereiztheit zu vermeiden und irgendwie an dieses Thema heranzukommen und sich irgendwie zu fragen, sollen wir überhaupt miteinander reden? Oder sollen wir sagen, warum? Wir sind zwar Deutschlands gewesen und das geht jetzt sowieso nicht im Moment. Wir reden jetzt einfach nicht miteinander. Oder sollten wir den Versuch eines Dialoges beginnen, was ich meine, dass wir das tun sollten? Und damit müssen wir halt einfach krude, unsicher, zögernd, vielleicht ängstlich, aber dennoch anfangen. Und das wollen wir jetzt tun. Ich möchte zur Form der Sache, Sie sehen, wir haben Leute im Präsidium, in der Tat ein Macho-Präsidium, was aber eigentlich nur sein soll, dass wir einen Kreis bilden sollen, denn Ihre Meinung ist mir genauso wichtig wie die Meinung der hier oben Sitzenden. Vielleicht für einige, die nicht so wissen, wie der Stand im Moment dieser Akademiediskussion ist, bitte ich meinen Präsidenten, den Heiner vielleicht mal ganz kurz zu sagen, was wir vorhaben, was in der nächsten Zeit geschieht, wie das Schicksal von uns bestimmt werden soll. Ja, es ist natürlich peinlich, dass ich jetzt anfangen soll. Aber ganz kurz nur ein paar Fakten. Der letzte Stand ist, dass wir am 9.12. eine Neuwahl machen werden, weil wir geben damit einem Druck nach, nämlich dem Druck auf Reduzierung der Mitgliedschaft. Auch die Zahl der Mitarbeiter muss reduziert werden. Und es gibt Gespräche mit dem Kultusministerium Brandenburg, inzwischen auch Gespräche zwischen Brandenburg und dem Senat von Berlin über die Perspektive einer Fusionierung der beiden Akademien in Berlin zu einer Berlin-Brandenburgischen Akademie im Zusammenhang mit der erwarteten Fusionierung Berlin-Brandenburg. Das ist der Stand. Wir haben eine Zusage, dass wir das Notwendigste bezahlen können bis Ende März, vielleicht etwas länger. Das hängt von vielen Umständen ab. Und es gibt sicher da einen Dissens auch zwischen dem Senat und den neuen Bundesländern und Bonn. Es gibt Meldungen, dass ein Ausschuss, Haushaltsausschuss der Koalitionsparteien in Bonn fordert oder erwartet die Schließung des Berliner Ensembles und der Akademie der Künste. Das ist Süddeutsche Zeitung jetzt, ich zitiere einen Kommentar, der da stand, als die letzten Kaderschmieden, die es hier gibt. Ich zitiere das und ich weiß, das Problem ist, Kader zu finden, die man noch schmieden kann, aber das ist ein Problem, wo Sie uns vielleicht helfen können. Im Wesentlichen geht es, glaube ich, darum, dass wir versuchen müssen, ins Gespräch zu kommen, vor allem auch zwischen den ehemaligen DDR-Bürgern, die hier geblieben sind, und denen, die in den Westen gegangen sind. Das ist wahrscheinlich der tiefste Riss, der im Moment existiert. Und der ist am schmerzhaftesten. Für mich ist ein anderes Problem, weil wir sind hier erzogen worden mit diesem schönen Satz, die Theorie wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Ich habe vor ungefähr 10 oder 8 Jahren in München an der Filiale der Deutschen Bank eine Replik gelesen, die gilt heute. Da stand schlicht: Aus Ideen werden Märkte. Und wie verhält man sich in dieser Situation und wie verhalten sich Künstler zu dieser Situation? Und ich würde am liebsten jetzt Günter Grass das Wort geben und ihn fragen, wie er die Wiedervereinigung in der Kultur erlebt hat und erlebt. Heiner wollte eine Geschichte erzählen, ich bitte darum. Ja, ist schon etwas vorbei, der Punkt eigentlich. Also zu der Aktengläubigkeit. Stalin war ja Klosterschüler und ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt in unserer Geschichte hier in der DDR. Und Schukow erzählt in einem seiner letzten Interviews eine Geschichte. Er war schon in Ungnade. Das führte er darauf zurück, dass er bei der Siegesparade auf dem traditionellen Schimmel gesessen hat, weil Stalin nicht mehr reiten konnte. Das hat er ihm nie verziehen, das klingt sehr glaubhaft. Aber jedenfalls, Schukow wurde zu Stalin bestellt. Stalin hatte eine Akte auf dem Schreibtisch und sagte Schukow, in dieser Akte steht, dass Sie ein britischer Spion sind. Ich glaube das nicht, aber es ist ein Dokument, ich muss es ernst nehmen. Ich empfehle Ihnen, in den fernen Osten zu gehen. Ich glaube, das ist der Grad von Aktengläubigkeit, der im Moment herrscht. Heiner Müller erzählt noch eine Geschichte. Ja, ich spiele hier den Pausenclown, aber es dauert nicht lange. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass der Schlenstedt auf das Stichwort Differenz gekommen ist. Und ich glaube, das war kein Angriff auf die Akademie am Hanseatenweg. So habe ich das nicht verstanden. Das ist das generelle Problem. Das gibt so einen alten Indianerspruch, das eine ist das Böse. Und das erleben wir jetzt wieder, weil der Schwächere soll sich dem Stärkeren angleichen und anpassen. Und die Gefahr ist natürlich, dass der Schwächere es auch tut, einfach weil er ökonomischen Zwängen unterworfen ist. Die Verlängerung ist dann, und das ist letztlich das Thema der Differenz, eine Geschichte, die mich immer sehr bewegt hat. Ein 12-jähriger jüdischer Junge im Ghetto von Warschau wurde gefunden, tot auf der Straße. Und am Arm hatte er noch ein Schulheft. Und der letzte Satz in dem Schulheft war: Ich will ein Deutscher sein. Das ist, glaube ich, die Verlängerung